passiert, jetzt stehst du vor Gericht. Wofür du bestraft werden sollst, begreifst du einfach nicht. Sie beschuldigen dich, du hast Menschen gefährlich verletzt. Doch auf der Straße herrscht ein anderes Gesetz. Du spürst das Unrecht an deinem eigenen Leib. Trotzdem gibst du nicht auf. An deinem eigenen Leib. Trotzdem gehst du nicht aus. Das System, das sie vertreten, zeigt dir sein wahres Gesicht. Können über dich richten und die Wahrheit kennen sie nicht. Weil du nicht so bist wie sie und dich ihnen nicht anpasst, wirst du verurteilt und man steckt dich in den Knast. Du spürst das Unrecht an deinem eigenen Leib. Trotzdem gibst du nicht auf. Oh, du spürst das Unrecht an deinem eigenen Leib. Trotzdem gibst du nicht auf. Du nicht.